Dialoge Seite 165. Machiavell. Du musst vor allem wissen, dass ich es nicht nötig haben werde, zahlreiche Strafgesetze zu erlassen. Denn viele werden bereits vorhanden sein und noch in Kraft stehen. Dialoge Seite 166. Was aber die neuen, erst unter meiner Regierung in Form einfacher Dekrete erlassenen Gesetze anbelangt, so wird deren Anwendung nicht ebenso leicht sein, weil in den Ländern, wo die Richter unabsetzbar sind, diese einem allzu unmittelbaren Einfluss der Regierung auf die Auslegung der Gesetze Widerstand leisten. Anmerkung Fleischhauer. Machiavell geht nun sofort zur Besprechung der Versetzung der Richter in den Ruhestand über. Der Verfasser der Protokolle dagegen schiebt hier ein Eigenlob des auserwählten Volkes und einige Sätze über Bestrafung des Missbrauchs der Amtsgewalt ein. Weiter im Text.